Ich war fast mit Anziehen fertig, als mein Ring zu summen begann. Ich hielt ihn ans Ohr und meldete mich. Es war Rogers. Mandela, kümmere dich mal um Kammer 3. Irgendwas stimmt da nicht. Dalton muss den Druck vom Kontrollzentrum aus ablassen. Kammer 3, das war Mary Gays Gruppe. Ich rannte barfuß den Korridor entlang und kam gerade zurecht, als die Tür von innen geöffnet wurde und einer nach dem anderen die Druckkammer verließ. Der erste war Bergmann. Ich packte ihn am Arm. »Was zum Henker ist bei euch passiert, Bergmann?« »Hä?« Er starrte mich an, immer noch ein wenig benommen, wie jeder, der aus der Druckkammer kommt. »Ach, du bist es, Mandela. Keine Ahnung, was soll denn passiert sein?« Ich warf einen Blick ins Innere, ohne ihn loszulassen. »Ihr wart zu spät dran, Mann. Ihr habt zu spät auf Druckausgleich geschaltet. Was war los?« Er schüttelte den Kopf und versuchte, seine Gedanken zu ordnen. »Zu spät? Wieso zu spät? Wie spät ist es überhaupt?« Ich warf zum ersten Mal einen Blick auf die Uhr. »Es ist nicht allzu...« Allmächtiger, dachte ich. »Wir sind um 5:20 Uhr in die Kisten gestiegen, oder?« »Ja, das könnte hinkommen.« Keine der Gestalten, die sich im Halbdunkel durch die Reihen der Konturen liegen und das Gewirr von Leitungen zwängten, hatte Ähnlichkeit mit Mary Gay. »Aha, ihr wart nur ein paar Minuten später als die anderen dran. Aber wir sollten doch nur 4 Stunden in den Kammern bleiben, eher weniger. Und jetzt ist es 10:50 Uhr.« Er schüttelte wieder den Kopf. Ich ließ ihn los und trat beiseite, damit Stiller und Demi ins Freie konnten. »Dann sind alle zu spät dran«, meinte Bergmann. »Gut so. Sonst hätten wir wohl Ärger gekriegt.« Tja. Non sequitur, was nicht unbedingt logisch war. »Stimmt, stimmt. Hey, Stiller, hast du Potter gesehen?« Ehe er antworten konnte, schrie jemand von drinnen: »Sanitäter! Sanitäter!« Eine Frau, nein, nicht Mary Gay, kam heraus. Ich stieß sie grob zur Seite und stürzte in die Kammer, prallte mit jemandem zusammen und kletterte über leere Schalen in einen schmalen Quergang, wo Mary Gays Stellvertreter Struve stand und sehr laut und sehr schnell in seinen Ring sprach. »Und Blut. Gott, ja, wir brauchen...« Es war Mary Gay, und sie steckte noch in ihrem Anzug und war... »Eben von Dalton erfahren. Über und über mit Blut bedeckt. Als sie nicht herauskam... Es begann als rote Schwiele über dem Schlüsselbein und zog sich als Bluterguss zwischen den Brüsten bis zur Magengrube. Ja, ich lief gleich rüber und öffnete. Ja, wo ein Schnitt klaffte, der über den Bauch verlief und immer tiefer wurde, bis er... Ja, ja, sie lebt noch. Ein paar Zentimeter oberhalb der Scham endete, wo eine weiße Darmschlinge aus der Wunde quoll. Okay, linke Hüfte, Mandela. Sie war noch am Leben. Ihr Herz schlug, aber der blutverschmierte Kopf hing schlaff zur Seite, die Augen nach oben verdreht, dass nur weiße Schlitze zu sehen waren, und jedes Mal, wenn sie flach ausatmete, erschienen rote Schaumblasen an den Mundwinkeln und zerplatzten. »Mandela, nun komm endlich zu dir! Auf ihrer linken Hüfte muss die Blutgruppe samt Rhesusfaktor eintätowiert sein!« Ich beugte mich hastig über sie und wischte das Blut ab. »Gruppe 0, RH negativ. Oh, verdammt! Entschuldigung, ich wiederhole, 0 negativ. Hatte ich diese Tätowierung nicht 1000-mal und mehr gesehen? Während Struve die Daten durchgab, fiel mir plötzlich die erste Hilfetasche ein, die ich am Gürtel trug. Ich riss sie auf und durchsuchte den Inhalt mit zitternden Fingern. Blutung stillen, Wunde abdecken, Schockbehandlung. Das stand im Begleittext. Vergiss es, halt. Atemwege freimachen. Sie atmete, wenn man das so nennen konnte. Wie stillt man die Blutung oder deckt die Wunde ab, wenn letztere fast 1 Meter lang ist und man nur eine mickrige Druckkompresse zur Verfügung hat? Schockbehandlung, das konnte ich machen. Ich kramte die grüne Ampulle heraus, setzte sie an ihren Arm und drückte auf den Knopf. Dann legte ich die sterile Seite der Bandage sanft auf die freigelegten Gedärme und befestigte sie ohne Druck. »Können wir sonst noch was für Sie tun?«, fragte Struve. Ich trat zurück und kam mir absolut hilflos vor. »Keine Ahnung. Fällt dir etwas ein? Ich bin ebenso wenig Arzt wie du.« Er schaute zur Tür und presste die Hände zu Fäusten, bis der Bizeps vortrat. »Wo zum Teufel bleiben die denn so lange? Hast du Morphium in deinem Notgepäck?« »Ja, aber soviel ich weiß, ist das bei inneren Verletzungen nicht...« »William?« Sie hatte die Augen geöffnet und versuchte, den Kopf zu heben. Ich war im Nu bei ihr und stützte sie. »Das wird wieder, Mary Gay. Der Arzt ist schon unterwegs.« »Was? Was wird wieder?« »Ich hab Durst. Wasser.« »Nein, Liebes, Du darfst nichts trinken, zumindest vorerst nicht. Nicht, wenn sie operiert werden musste. Was hat das viele Blut zu bedeuten? Murmelte sie. Ihr Kopf fiel kraftlos zur Seite. Habe ich irgendwas angestellt? Ich schätze, es war der Anzug, entgegnete ich hastig. Erinnerst du dich an die Druckstellen von den Falten? Sie schüttelte den Kopf. Welcher Anzug? Plötzlich wurde sie kreidebleich und begann zu würgen. Wasser! Bitte, William! Hinter mir erklang eine befehlsgewohnte Stimme. Holt einen nassen Schwamm oder Lappen! Ich drehte mich um und sah Doc Wilson, begleitet von zwei Sanitätern mit einer Trage. Zuerst einen halben Liter in den Schenkel, sagte er unbestimmt in die Runde. Er hob vorsichtig den Druckverband und betrachtete die Wunde. Verfolgt den Entleerungsschlauch ein paar Meter abwärts und kneift ihn ab. Seht nach, ob er Blut enthält. Einer der Sanitäter stach eine 10 Zentimeter lange Nadel in Mary Gays Oberschenkel, schloss den Plastikbeutel an und begann mit der Transfusion. Tut mir leid, dass das so lange gedauert hat, sagte Doc Wilson erschöpft. Jede Menge Arbeit. Was meinten Sie vorhin mit dem Anzug? Sie hatte schon die beiden letzten Male Blutergüsse. Der Anzug sitzt nicht richtig, macht offenbar bei starkem Druck Falten. Er nickte geistesabwesend, während er ihren Blutdruck maß. Hat sie... Jemand reichte ihm ein triefend nasses Papierhandtuch. Hat sie, irgendwelche Medikamente bekommen? Eine Ampulle gegen den Schock. Er knüllte das Papierhandtuch locker zusammen und gab es Mary Gay in die Hand. Wie heißt sie? Ich sagte es ihm. Mary Gay, wir können Ihnen nichts zu trinken geben, aber saugen Sie an diesem Tuch. Ich leuchte Ihnen jetzt kurz ins Auge. Während er mit einem Metallröhrchen durch ihre Pupille spähte, fragte er, Temperatur? Einer der Sanitäter las eine Zahl ab. Der andere hatte den Entleerungsschlauch gekappt und nahm eine Probe. Blut? Ja, aber nicht viel. Doc Wilson legte eine Hand leicht auf den Druckverband. Mary Gay, können Sie sich ein wenig nach rechts drehen? Ja. Sie versuchte, sich auf den Ellbogen zu stützen. Nein, sagte sie und begann zu weinen. Aber, sagte er geistesabwesend und schob ihre Hüfte gerade so weit zur Seite, dass er einen Blick auf ihren Rücken werfen konnte. Nur die eine Wunde, murmelte er. Verdammt hoher Blutverlust. Er drückte zweimal gegen seinen Ring, dann hob er ihn ans Ohr und begann ihn zu schütteln. Ist da oben keiner? Harrison, wenn er nicht zu einem Notfall gerufen wurde. Eine Frau in blutbefleckter Uniform stürmte herein, so blass und aufgelöst, dass ich sie anfangs nicht erkannte. Es war Estelle Harmony. Doc Wilson schaute auf. Neue Kundschaft, Dr. Harmony? Nein, entgegnete sie erschöpft. Der Maschinist hat die doppelte Amputation nicht überlebt. Wir lassen ihn an den Geräten angeschlossen. Vielleicht brauchen wir Organe für eine Transplantation. Und all die anderen? Explosive Dekompression. Sie zuckte die Achseln. Kann ich mich hier nützlich machen? Ja, einen Augenblick. Er versuchte erneut, eine Verbindung herzustellen. Herrgott nochmal, Sie wissen auch nicht, wo Harrison ist. Nein. Oder vielleicht doch. Er könnte im Operationsraum B sein, wenn es Probleme mit dem eben verstorbenen Maschinisten gibt. Aber ich denke, dass ich alles richtig eingestellt habe. Naja, man weiß nie. Leer, meldete der Sanitäter, der die Transfusion überwachte. Noch einen halben Liter, sagte Doc Wilson. Estelle, könnten Sie einen der Sanitäter ersetzen und das Mädchen für die Operation vorbereiten? Sicher. Ich bin froh, wenn ich beschäftigt bin. Gut. Hopkins, gehen Sie rauf und holen Sie mir eine Rollbinde und zwei Liter Fluorcarbon mit dem Primärspektrum. Wenn die Kanister von Merck sind, steht Abdominalspektrum drauf. Er fand ein Stück Ärmel, das nicht blutverschmiert war, und wischte sich die Stirn trocken. Falls Sie Harrison finden, schicken Sie ihn in Operationsraum A. Er soll die Narkose für eine Unterleibsoperation vorbereiten. Und die Patientin nach oben bringen. Genau. Falls Sie Harrison nicht auftreiben, dann rollt er deutete in meine Richtung, die Patientin nach A und Sie laufen voraus und richten das Anästhesiegerät her. Er nahm seine Tasche und kramte darin herum. Wir könnten die Narkose jetzt schon einleiten, murmelte er. Aber lieber nicht mit Paramethadon. Mary Gay, wie fühlen Sie sich? Sie weinte immer noch. Ich bin verletzt. Ich weiß, entgegnete er sanft. Er überlegte kurz und wandte sich dann an Estelle. Schwer zu sagen, wie viel Blut sie wirklich verloren hat. Wenn es während der Andruckphase war, in der Bauchhöhle ist auch etwas, aber da sie noch lebt, glaube ich nicht, dass sie lange unter Andruck geblutet hat. Hoffen wir, dass noch kein Gehirnschaden eingetreten ist.« Er tippte auf das Messgerät an Mary Gays Arm. »Überwachen Sie den Blutdruck und geben Sie ihr notfalls 5 Kubikzentimeter eines gefäßverengenden Mittels. Ich muss los und mich desinfizieren.« Er schloss die Tasche. »Haben Sie noch etwas außer der pneumatischen Ampulle?« Estelle durchsuchte ihre Vorräte. »Nein.« »Okay, wenn Sie die verwenden müssen und Ihr Blutdruck steigt zu schnell, dann gebe ich ihr 2 Kubikzentimeter der gefäßerweiterten Ampulle.« »Genau. Eine furchtbare Pfuscherei, aber was soll's. Wenn Sie nicht zu müde sind, könnten Sie mir oben assistieren.« »Klar.« Doc Wilson nickte und ging. Estelle fing an, Mary Gays Bauch mit Isopropylalkohol zu reinigen. Es roch kalt und sauber. »Hat sie etwas gegen den Schock bekommen?« »Ja, vor etwa 10 Minuten«, sagte ich. »Ah, deshalb war der Doc beunruhigt. Nein, nein, Sie haben genau das Richtige getan. Aber diese Mittel zur Schockbehandlung wirken auch gefäßverengend, und dann ist man schnell bei einer Überdosis.« Sie arbeitete schweigend weiter und beobachtete dabei die Blutdruckanzeige. »William?« Es war das erste Mal, dass sie diese persönliche Anrede verwendete. »Diese Frau, Mary Gay, ist Ihre Freundin. Ihre feste Freundin, meine ich.« »Ja.« Sie hatte zu weinen aufgehört und hielt die Augen fest geschlossen, während sie den letzten Rest Feuchtigkeit aus dem Papierknäuel saugte. »Kann sie noch etwas Wasser haben?« »Meinetwegen, aber nicht zu viel.« Ich ging in den Spindraum, um ein Papierhandtuch zu holen. Jetzt, da sich die Dämpfe der Druckflüssigkeit verzogen hatten, konnte ich wieder durchatmen. Die Luft roch komisch, nach leichtem Maschinenöl und verbranntem Metall, wie in einer Werkstatt. Ich fragte mich, ob sie die Klimaanlage überlastet hatten. Das war schon einmal vorgekommen, nach dem ersten Einsatz der Beschleunigungskammern. Mary Gay nahm das nasse Handtuch, ohne die Augen zu öffnen. »Werden Sie mit ihr zusammenbleiben, wenn wir auf die Erde zurückkehren?« »Wahrscheinlich«, erwiderte ich, »falls wir auf die Erde zurückkehren. Noch steht uns ein Gefecht bevor.« »Welches Gefecht? Sagen Sie bloß, Sie wissen noch nicht Bescheid.« Ihre Stimme klang betont sachlich. »Worüber?« »Wir haben einen Treffer abgekriegt.« »Einen Treffer? Wie kam es dann, dass wir noch am Leben waren?« »Genau.« Sie beugte sich wieder über Mary Gay, um die Umgebung der Wunde zu säubern. »4 Mannschaftskammern. Und die Waffenkammer. Es gibt auf dem ganzen Schiff keinen intakten Kampfanzug mehr. Und wir können nicht in der Unterwäsche in die Schlacht ziehen.« »Welche Mannschaftskammern? Und was ist mit den Leuten?« »Keine Überlebenden.« 30 Menschen oder mehr. »Wen hat es erwischt?« »Den gesamten dritten und einige vom zweiten Zug.« »Al-Sadat, Busia, Maxwell, Negulesco.« »Mein Gott.« 30 Tote und wir haben nicht die leiseste Ahnung, wie es dazu kommen konnte. Wir können nicht mal ausschließen, dass es jeden Moment wieder passiert.« »Es war also keine Drohne.« »Nein, die haben wir alle erledigt, ebenso das feindliche Schiff. Die Sensoren zeigen absolut nichts an. Dann ein Wumm und ein Drittel unseres Kreuzers war in Stücke zerfetzt. Wir hatten Glück, dass weder der Antrieb noch die Lebenserhaltungssysteme getroffen wurden.« Ich hörte kaum, was sie sagte. Penworth, Labatt, Smithers, Christine und Frieda, alle tot. Ich war wie betäubt. Sie kramte einen Klingenrasierer und eine Tube Gel aus ihrer Tasche. »Seien Sie ein Kavalier und gucken Sie weg«, sagte sie. »Oder halt, machen Sie sich nützlich.« Sie tränkte ein Stück Mull mit Alkohol und drückte es mir in die Hand. »Wischen Sie ihr damit das Gesicht ab.« Ich fing damit an und Mary Gay murmelte, ohne die Augen zu öffnen. »Ah, das tut gut. Was machst du da?« »Ich versuche, ein Kavalier zu sein und mich nützlich zu machen.« »Achtung, Achtung!« In der Druckkammer gab es keinen Lautsprecher, aber ich konnte die Durchsage deutlich vom Spindraum her hören. »An alle Dienstgrade von Stufe 6 aufwärts, sofern Sie nicht im Sanitätsdienst oder bei dringenden Reparaturarbeiten benötigt werden, finden Sie sich umgehend im Versammlungsraum ein. Ich wiederhole.« »Ich muss gehen, Mary Gay.« Sie sagte nichts. Ich wusste nicht, ob sie die Durchsage gehört hatte. »Estelle«, ich nannte sie nun ebenfalls beim Vornamen, Kavalier hin oder her, »könnten Sie...« »Ja, ich verständige Sie, sobald wir Genaueres wissen.« »Danke«, Es wird bestimmt alles gut. Aber ihre Miene wirkte ernst und sorgenvoll. Nun verschwinden Sie endlich, setzte sie leise hinzu. Als ich mir einen Weg in den Korridor bahnte, wiederholte der Lautsprecher die Durchsage zum vierten Mal. In der Luft lag ein neuer Geruch, über den ich nicht näher nachdenken wollte. Auf halbem Weg zum Versammlungsraum bemerkte ich, in was für einem schrecklichen Aufzug ich mich befand, und machte einen Abstecher in den Waschraum der Unteroffiziersmesse. Dort stand Kamehameha vor einem der Spiegel und frisierte sich hastig. »William, was ist mit Ihnen los?« »Nichts.« Ich drehte einen Wasserhahn auf und betrachtete mich im Spiegel. Überall im Gesicht und auf der Uniformjacke klebte getrocknetes Blut. »Mary Gay, ich meine Unteroffizier Potter, Ihr Anzug bekam offenbar eine Falte und...« »Tot?« »Nein, aber ziemlich schwer verwundet, muss operiert werden.« »Sie dürfen kein heißes Wasser nehmen, damit kriegen Sie die Blutflecken nie wieder heraus.« »Ach so, ja, klar.« Ich benutzte das heiße Wasser für Gesicht und Hände und rieb mit etwas kaltem Wasser an der Uniform herum. »Ihre Gruppe war doch in einer Kammer ganz in der Nähe von A1 untergebracht, oder?« »Ja.« »Haben Sie mitbekommen, was geschah?« »Nein, oder doch, nicht zu dem Zeitpunkt, als es geschah.« Jetzt erst bemerkte ich, dass sie weinte. Große Tränen rollten ihr über Wangen und Kinn, aber ihre Stimme klang ruhig und beherrscht. Sie zerrte heftig an ihren Haaren. »Es sieht schlimm aus.« Ich trat zu ihr und legte ihr eine Hand auf die Schulter. »Fassen Sie mich nicht an!« fuhr sie auf und schlug mit der Bürste nach meiner Hand. »Entschuldigung, gehen wir.« An der Tür blieb sie einen Moment lang stehen und berührte mich leicht am Arm. »William«, sie warf mir einen trotzigen Blick zu. »Ich bin nur froh, dass es mich nicht erwischt hat. Das ist die einzig richtige Betrachtungsweise, verstehen Sie?« Ich verstand, aber ich war im Zweifel, ob ich ihr glauben sollte. »Ich kann es kurz machen«, sagte der Kommodore mit gepresster Stimme. »Und zwar vor allem deshalb, weil wir so wenig wissen. Etwa 10 Sekunden, nachdem wir das Schiff des Gegners zerstört hatten, wurde die Anniversary von 2 Objekten, sehr kleinen Objekten, mittschiffs getroffen. Aus der Tatsache, dass wir sie nicht geortet hatten, sowie der Reichweite unserer Detektoren, können wir folgern, dass sie sich mit mehr als 9/10 Lichtgeschwindigkeit bewegten. Das heißt, um es präziser auszudrücken, dass ihr Normalvektor zur Achse der Anniversary größer als 9/10 Lichtgeschwindigkeit war. Sie mogelten sich gewissermaßen an den Abschirmfeldern vorbei und kamen von hinten her.« »Wenn die Anniversary relativistische Geschwindigkeiten erreicht, erzeugt sie 2 starke elektromagnetische Felder in Bewegungsrichtung des Schiffs, eines in etwa 5000, das andere in etwa 10.000 Kilometern Abstand. Diese Felder werden von einem Ramjet-Effekt aufrechterhalten, Energie, die unterwegs beim Durchwandern interstellarer Gaswolken aufgenommen wird. Alles, was groß genug ist, um den Schiffsrumpf gefährlich zu werden, also alles, was so groß ist, dass man es mit einem starken Vergrößerungsglas sieht, dringt in das erste Feld ein und verlässt es mit einer sehr starken negativen Ladung, die sich über seine gesamte Oberfläche verteilt. Beim Eintritt in das zweite Feld wird das Objekt abgestoßen, so dass es nicht in die Schiffsbahn geraten kann. Ist es zu groß, um sich auf diese Weise herumschubsen zu lassen, können wir es aus größerer Entfernung orten und Ausweichmanöver fliegen. Ich muss wohl nicht eigens betonen, dass wir es hier mit einer erschreckenden Waffe zu tun haben. Als die Anniversary getroffen wurde, war unsere Geschwindigkeit im Vergleich zu der des Feindes immerhin so groß, dass wir in jeder 10.000stel Sekunde 1 Schiffslänge zurücklegten. Außerdem befanden wir uns auf einem Zufallskurs mit ständig wechselnder und absolut unberechenbarer Lateralbeschleunigung. Deshalb muss es sich bei den Objekten, die uns trafen, um Geschosse mit Lenksystemen gehandelt haben, mit völlig autonomen Lenksystemen, denn als sie einschlugen, waren keine Taurier mehr am Leben. Und das alles in einem Paket von der Größe eines klitzekleinen Kieselsteins. Die meisten von Ihnen werden kaum den Begriff Zukunftsschock kennen. Er stammt aus den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts. In jener Zeit ging die technische Entwicklung so rasend voran, dass sich viele ganz normale Menschen vom Fortschritt überrollt fühlten. Sie befürchteten, dass die Zukunft über sie hereinbrechen würde, noch ehe sie mit der Gegenwart klarkamen. Ein Mann namens Toffler prägte damals den Begriff Zukunftsschock, um diese Einstellung zu beschreiben. Der Kommodore neigte manchmal zum Dozieren. »Wir befinden uns momentan in einer konkreten Situation, die jenem theoretischen Konzept ähnelt. Das Resultat war verheerend, eine Katastrophe. Und wir können, wie bereits besprochen, nichts dagegen unternehmen. Die Relativität hält uns in der Vergangenheit des Gegners fest. Die gleiche Relativität lässt den Gegner aus unserer Zukunft hier erscheinen. Wir können nur hoffen, dass die Situation das nächste Mal umgekehrt sein wird. Deshalb müssen wir versuchen, nach Sterntor und von dort zur Erde zurückzukehren, wo es vielleicht Spezialisten gibt, die aus dem Schaden die richtigen Schlüsse ziehen und eine Abwehrwaffe dagegen entwickeln können. Natürlich könnten wir den Durchgangsplaneten der Taurier aus dem Raum angreifen und den Stützpunkt vielleicht zerstören, ohne Bodentruppen einzusetzen. Aber ich bin der Ansicht, dass eine solche Aktion mit einem hohen Risiko verbunden wäre. Wenn wir abgeschossen werden, von den Dingern etwa, die uns heute trafen, und nie mehr nach Sterntor zurückkehren, könnten unsere Informationen über die Taurier, die ich für äußerst wichtig halte, für immer verloren gehen. Ich habe auch daran gedacht, eine Sonde abzuschicken, die eine Botschaft mit unseren Erkenntnissen und Vermutungen über die neue Waffe enthält. Aber das reicht vermutlich nicht aus. Wenn sie nicht ankommt, oder wenn die Experten die falschen Schlüsse aus unserer Beschreibung ziehen, vergrößert sich der technische Rückstand unserer Streitkräfte hoffnungslos. Also haben wir einen Kurs eingeschlagen, der uns so um J4 herumführen wird, dass der Kollapsar möglichst lange zwischen uns und dem taurischen Stützpunkt bleibt. Wir werden versuchen, jeden Feindkontakt zu meiden und unverzüglich nach Sterntor zurückkehren. Zu unserer Verblüffung setzte sich der Kommandant und begann seine Schläfen zu massieren. »Sie alle sind zumindest Gruppen- oder Zugführer. Die meisten von Ihnen haben sich im Kampf bewährt. Und ich hoffe, dass einige von Ihnen bei den Streitkräften bleiben werden, wenn Ihre zwei Pflichtjahre um sind. Man wird Sie, falls Sie sich dazu entschließen, wahrscheinlich zu Leutnants ernennen und Ihnen Ihr erstes selbstständiges Kommando übertragen. An diese Leute möchte ich mich nun kurz wenden, nicht als Ihr Vorgesetzter, sondern als altgedienter Soldat und Ratgeber.« Eine taktische Entscheidung hängt nicht nur davon ab, dass man die Lage einschätzt und dann den Weg einschlägt, der dem Feind bei einem Minimum an eigenen Verlusten den größtmöglichen Schaden zufügt. Gerade die letzten Jahrhunderte haben gezeigt, dass die moderne Kriegsführung sehr viel diffiziler geworden ist. Kriege werden nicht durch eine Serie von Schlachten gewonnen, in denen man die Oberhand behält, sondern durch ein komplexes Zusammenspiel zwischen militärischem Sieg, wirtschaftlichen Notwendigkeiten, kluger Logistik, Zugang zu Informationen des Gegners, politischen Positionen, Dutzenden, buchstäblich Dutzenden von Faktoren. Ich hörte seine Worte, aber in meinem Gehirn war nur Platz für den Gedanken, dass vor einer knappen Stunde ein Drittel meiner Kameraden den Tod gefunden hatten, während er da oben saß und uns einen Vortrag über Militärtheorie hielt. »Also müssen Sie manchmal eine Schlacht aus der Hand geben, um den Krieg zu gewinnen. Und genau dies werden wir jetzt tun.« Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, im Gegenteil. Es war vermutlich die schwerste Entscheidung in meiner ganzen militärischen Laufbahn, und zwar deshalb, weil sie oberflächlich betrachtet nach Feigheit aussieht. Der logistische Computer hat berechnet, dass unsere Erfolgschancen bei 62% liegen, wenn wir versuchen würden, den feindlichen Stützpunkt zu zerstören. Leider liegen aber die Überlebenschancen nur bei 30%, da einige der aussichtsreichen Szenarios vorsehen, dass die Anniversary den Durchgangsplaneten mit Lichtgeschwindigkeit rammt. »Ich hoffe, keiner von Ihnen muss jemals eine solche Entscheidung treffen. Wenn wir nach Sterntor zurückkehren, wird man mich aller Voraussicht nach wegen Feigheit im Kampf vor ein Kriegsgericht stellen. Aber ich bin der ehrlichen Überzeugung, dass die Erkenntnisse, die wir aus der Schadensanalyse der Anniversary gewinnen können, letzten Endes wichtiger sind als die Vernichtung dieses einen taurischen Stützpunkts.« Er straffte die Schultern und setzte sich sehr aufrecht hin. »Wichtiger als die Karriere eines einzelnen Soldaten.« Ich kämpfte gegen den Impuls an, laut loszulachen. Natürlich hatte sein Entschluss nichts mit Feigheit zu tun. Auf die Idee, dass er eine so primitive und unmilitärische Regung wie einen Überlebenswillen besitzen könnte, kam er nicht. Der Wartungsmannschaft gelang es, den großen Riss in der Flanke der Anniversary zu flicken und die Sektion wieder druckdicht zu bekommen. Für den Rest des Tages waren wir damit beschäftigt, Ordnung zu schaffen, ohne die kostbaren Spuren zu beseitigen, für die der Kommodore unbedingt seine Karriere opfern wollte. Der härteste Teil bestand darin, die Toten von Bord zu schaffen, vor allem jene, deren Anzüge geplatzt waren. Am nächsten Tag suchte ich Estelle in ihrer Kabine auf, sobald sie Dienst frei hatte. »Es hätte wenig Sinn, Sie jetzt zu besuchen. Estelle nippte an ihrem Drink. Einem Gemisch aus Ethylalkohol, Zitronensäure und einem Tropfen Ester, der einigermaßen nahe an das Aroma von Orangeat herankam. Ist sie außer Lebensgefahr? In frühestens 2 Wochen. Lassen Sie mich das erklären. Sie stellte ihr Glas ab und stützte das Kinn auf die verschränkten Hände. Unter normalen Umständen wäre so eine Verletzung eine Routineangelegenheit für uns. Nach der Bluttransfusion hätten wir irgendein Zaubermittel in die Bauchhöhle gesprüht und die Wunde zugekleistert. Nach 1-2 Tagen wäre sie wieder auf den Beinen gewesen. Doch diesmal kann es Komplikationen geben. Sie ist der erste Mensch, der im Innern eines geschlossenen Druckanzugs verletzt wurde. Bis jetzt verläuft der Heilungsprozess gut, aber wir wollen kein Risiko eingehen und ihr Innenleben in den nächsten Tagen genau überwachen. Außerdem können wir nicht ausschließen, dass sich eine Peritonitis entwickelt, eine Bauchfellentzündung. Sie wissen, was das ist? Ja, zumindest vage. Ein Teil ihrer Gedärme riss durch den Druck ein. Wir hielten die normale Prophylaxe für unzureichend, weil eine Menge der Verunreinigungen gegen das Bauchfell gepresst wurde. Um sicher zu gehen, sterilisierten wir die ganze Geschichte, die Bauchhöhle sowie das gesamte Verdauungssystem vom 12-Fingerdarm abwärts. Danach mussten wir ihre Darmflora, die bei der Behandlung natürlich abgetötet wurde, durch eine der handelsüblichen Kulturen ersetzen. Immer noch Standardverfahren, obwohl es in der Regel bei weit schlimmeren Verletzungen angewandt wird. Ich verstehe. Übelkeit stieg in mir hoch. Den wenigsten Ärzten scheint bewusst zu sein, dass der Durchschnittsbürger nicht gerade scharf darauf ist, sich den menschlichen Körper als einen mit allerlei gruseligem Zeug gefüllten Hautsack vorzustellen. Das allein wäre Grund genug, sie ein paar Tage von Besuchern abzuschirmen. Der Austausch der Darmflora wirkt sich ziemlich heftig auf das Verdauungssystem aus. Nichts Gefährliches, da sie ständig unter Beobachtung steht, aber ermüdend und, nun ja, peinlich. Dennoch wäre sie längst vollständig außer Gefahr, wenn wir hier eine normale klinische Umgebung hätten. Aber wir bremsen mit konstanten 1,5G ab. Und ihre inneren Organe sind ohnehin ganz schön durcheinander geraten. Und wenn wir schon dabei sind, sollte sich aus irgendeinem Grund die Notwendigkeit ergeben, das Schiff auf mehr als 2G zu bringen, bedeutet das ihren sicheren Tod. Ja, aber wir müssen auf dem letzten Teil der Reise auf mehr als 2G beschleunigen. Was? Ich weiß. Aber das hat noch mindestens 2 Wochen Zeit. Wenn alles gut geht, sind Ihre Wunden bis dahin verheilt. William, Sie müssen sich eines klar machen. Es ist ein Wunder, dass sie überlebt hat und operiert werden konnte. Es dürfte ein noch größeres Wunder sein, wenn sie lebend auf die Erde zurückkehrt. Das ist traurig. Sie stellt etwas ganz Besonderes dar, vor allem für Sie natürlich. Aber wir hatten so viele Todesfälle. Daran sollten Sie sich allmählich gewöhnen. Ich nahm einen tiefen Schluck von meinem Drink, der bis auf die Zitronensäure die gleichen Zutaten enthielt wie ihrer. In ihrem Job wird man ziemlich hart, nicht wahr? Vielleicht. Nein, nur realistisch. Und ich habe das Gefühl, dass uns noch sehr viel mehr Leid und Sterben bevorsteht. Kaum. Sobald wir nach Sterntor zurückkehren, werde ich wieder Zivilist. Da wäre ich nicht so sicher. Aha, das altbekannte Argument. Die Typen, die uns für 2 Jahre verpflichteten, könnten daraus ebenso gut 4 machen. Oder 6 oder 20 oder den Rest des Lebens bis zur Altersgrenze. Aber das werden sie nicht wagen. Das gäbe eine Meuterei. Ich weiß nicht. Wenn sie uns konditionieren konnten, auf ein Stichwort hin zu töten, dann könnten sie uns sicher auch dazu bringen, bei der Truppe zu bleiben. Freiwillig, sozusagen. Das war ein Hammer. Später versuchten wir es mit Sex, aber wir hatten beide unsere Gedanken anderswo. Etwa 1 Woche später bekam ich Mary Gay zum ersten Mal zu Gesicht. Sie war schwach, hatte eine Menge Gewicht verloren und machte einen ziemlich verwirrten Eindruck. Doc Wilson versicherte mir, dass dies einzig und allein auf die Medikamente zurückzuführen sei. Die Untersuchungen hätten keinen Hinweis auf einen Gehirnschaden erbracht. Sie lag immer noch im Bett und wurde immer noch künstlich ernährt. Ich begann nervös zu werden, als ich an den Zeitplan dachte. Und obwohl sich ihr Zustand mit jedem Tag zu bessern schien, hatte sie keine Chance, weil sie bei der Annäherung an den Kollapsar das Krankenbett nicht verlassen konnte. Weder Doc Wilson noch Estelle machten mir übermäßig Mut. Beide sagten, alles hinge von Mary Gays Widerstandskraft ab. Am Tag vor dem Schub verlegten sie Mary Gay in Estelles Lazarett, wo sie auf eine Konturenliege gebettet wurde. Sie war inzwischen bei klarem Verstand und musste nicht mehr künstlich ernährt werden, aber sie konnte sich immer noch nicht aus eigener Kraft bewegen, nicht unter einem Druck von 1,5G. Ich besuchte sie auf der Krankenstation. Schon von der Kursänderung gehört? Wir müssen über Aleph 9, um zurück nach Ted 38 zu gelangen. 4 zusätzliche Monate auf diesem verdammten Kahn. Aber auch zusätzliche 6 Jahre Sold, wenn wir auf die Erde zurückkehren. Das ist gut. Stell dir vor, was wir alles mit dem Geld unternehmen. William. Ich beendete den Satz nicht. Lügen war noch nie meine Stärke. Versuch nicht, mich aufzumuntern. Erzähl mir was vom Vakuumschweißen, von deiner Kindheit, irgendwas. Aber nicht diese Scheiße über unsere Rückkehr auf die Erde. Sie drehte das Gesicht zur Wand. Ich hörte, wie sich die Ärzte draußen im Korridor unterhielten. Eines Morgens, als sie dachten, ich sei noch nicht wach. Aber ihre Worte bestätigten nur, was ich bereits ahnte, nach der Art und Weise, wie mich alle zu schonen versuchten. Also, du wurdest in New Mexico geboren. Was dann? Hast du deine Kindheit in New Mexico verbracht? Warst du ein guter Schüler? Hattest du Freunde oder wichen dir die anderen aus, weil du zu klug warst? Die Erfahrung habe ich gemacht. Wie alt warst du, als dir zum ersten Mal ein Mädchen den Laufpass gab? Wir redeten eine Zeit lang in dem Ton weiter, und jedes Wort klang verkrampft. Aber während des Gesprächs kam mir eine Idee, und als ich Mary Gay verließ, ging ich schnurstracks zu Dr. Wilson. Wir geben ihr eine Chance von 50-50, aber das ist ziemlich über den Daumen gepeilt, weil von den bisher veröffentlichten Daten keine genau auf diesen Fall passen. Aber man kann ganz allgemein sagen, dass ihre Überlebenschancen umso höher sind, je weniger Beschleunigungsdruck sie aushalten muss. Genau, aber diese Erkenntnis hilft uns keinen Schritt weiter. Der Commodore will so vorsichtig wie möglich beschleunigen, aber das bedeutet immer noch 4 bis 5 G. Dabei sind 3 vielleicht schon zu viel. Aber das werden wir erst wissen, wenn es vorbei ist. Ich nickte ungeduldig. Ja, aber ich glaube, es gibt einen Weg, den Druck für sie beträchtlich herabzusetzen. Wenn Sie ein Schutzschild gegen die Beschleunigung erfunden haben, sagte er lächelnd, sollten Sie ihn sofort patentieren lassen. Sie könnten damit reich werden. Nein, Doc, das würde unter normalen Umständen wenig bringen. Unsere Schalen sind besser und funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Also, ich bin ganz Ohr. Wir packen Mary Gay in eine Schale und fluten. Stopp! Kommt nicht in Frage. Haben Sie vielleicht vergessen, dass die Sache mit einer Schale angefangen hat, die nicht passgenau war? Und diesmal müsste sie eine fremde Schutzhülle benutzen. Ich weiß, Doc. Nun unterbrechen Sie mich nicht dauernd. Die Schale muss nicht exakt sitzen. Es reicht, wenn die Lebenserhaltungssysteme funktionieren. Das Innere wird nämlich nicht unter Druck gesetzt. Noch habe ich keine Ahnung, worauf Sie hinaus wollen. Es ist eine Anwendung des... Sie kennen sich ein wenig mit Physik aus? Ja, das gehört zum Medizinstudium, mein schwächstes Fach nach Latein. Erinnern Sie sich an das Äquivalenzprinzip? Zumindest an den Namen. Ja, hat irgendwie mit der Relativitätstheorie zu tun, oder? Genau. Es besagt in etwa, dass es keinen Unterschied macht, ob man sich in einem Schwerefeld oder einem äquivalent beschleunigten Bezugsrahmen befindet. Mit anderen Worten, wenn die Anniversary mit einem Schub von 5G dahinprescht, ist es für uns das Gleiche, als ob sie unbewegt auf einem großen Planeten mit einer Oberflächenschwerkraft von 5G säße. Erscheint logisch. Vielleicht. Es bedeutet auch, dass es an Bord keinen experimentellen Nachweis dafür gibt, ob das Schiff durch das Weltall saust oder sich auf einem großen Planeten befindet und sich nicht vom Fleck rührt. So ein Unsinn. Man braucht nur den Antrieb auszuschalten und wenn... Oder man kann einen Blick durch das Fenster werfen, klar. Ich spreche von isolierten Physiklaborexperimenten. Gut. Einverstanden. Und? Sie kennen das archimedische Prinzip? Ah, die Sache mit dem Auftrieb. Sehen Sie, genau die Dinge sind es, die mich an der Physik so nerven. Da wird ein Riesenzirkus um Selbstverständlichkeiten gemacht, aber wenn es an die echten Probleme geht, nach dem archimedischen Prinzip wird ein Körper, der sich in einer Flüssigkeit oder einem Gas befindet, mit der Kraft nach oben getrieben, die dem Gewicht des von ihm verdrängten Mediums entspricht. Mhm, klingt plausibel. Und gilt immer, ganz gleich von welcher Schwerkraft oder Beschleunigung man umgeben ist. In einem Schiff mit 5G-Schub wird das verdrängte Wasser oder welche Flüssigkeit auch immer 5-mal mehr wiegen als normales Wasser bei 1G. Stimmt. Wenn nun jemand so in einem Wassertank schwebt, dass sich Auftrieb und Gewicht die Waage halten, wird das so bleiben, ob das Schiff 1- oder 5G-Schub hat. Moment, mein Lieber, so funktioniert das nicht. Warum nicht? Ich wollte ihm schon raten, bei seinen Pillen und seinem Stethoskop zu bleiben und mir die Physik zu überlassen, aber ich hielt den Mund, und das war gut so. Was passiert, wenn Sie in einem U-Boot einen Schraubenschlüssel fallen lassen? In einem U-Boot. Genau. Die Dinger funktionieren nach dem archimedischen Prinzip. Da haben Sie natürlich recht, verdammt nochmal. Ich hatte die Sache nicht bis zu Ende durchgedacht. Der Schraubenschlüssel fällt zu Boden, wie in einem ganz normalen Schiff. Er starrte ins Nichts und klopfte mit einem Bleistift auf die Schreibtischplatte. Was Sie da vorschlagen, hat Ähnlichkeit mit einer Behandlungsmethode, die wir auf der Erde bei Patienten mit schweren Hautverletzungen, vor allem Brandwunden, anwenden. Aber das würde Mary Gay nichts nützen, weil ein solcher Tank im Gegensatz zu den Beschleunigungsschallen die inneren Organe nicht stützt. Ich stand auf. Schade. Tut mir leid, dass ich Sie so lange aufgehalten habe. Halt! Mann, nun laufen Sie nicht gleich weg. Vielleicht könnten wir Ihre Idee zumindest teilweise nutzen. Wie denn? Ich hatte die Sache auch nicht bis zu Ende durchgedacht. Eine normale Benutzung der Schale kommt für Mary Gay natürlich nicht in Frage. Ich mochte gar nicht darüber nachdenken. Es erfordert jede Menge Hypnokonditionierung, einfach dazuliegen und sich mit Sauerstoff angereichertes Fluorcarbon in jede natürliche sowie eine künstliche Körperöffnung pressen zu lassen. Ich strich über das Implantat oberhalb des Hüftknochens. Ja, das steht fest. Es würde die frischen Wundnähte aufreißen. Hey, Sie meinen doch nicht Niederdruck? Exakt. Wir brauchen keine 1000 Atmosphären, um sie gegen einen geradlinigen Schub von 5G abzuschirmen. Das wäre nur für ein Ausweichmanöver erforderlich. Ich setze mich sofort mit der Werkstatt in Verbindung. Und Sie begeben sich am besten gleich in die Kammer Ihrer Gruppe und warten dort auf Dalton. 5 Minuten vor dem Eintritt in das Kollapsarfeld begann ich die Kammer zu fluten. Mary Gay und ich waren die einzigen Insassen. Meine Anwesenheit war nicht unbedingt erforderlich, da das Fluten und Auspumpen der Kammer auch per Fernsteuerung erfolgen konnte. Aber eine gewisse Redundanz bot mehr Sicherheit, und außerdem wollte ich in ihrer Nähe sein. Es war nicht annähernd so scheußlich wie die normale Prozedur, nichts von dem Gefühl, zugleich plattgewalzt und aufgebläht zu werden. Man war auf einmal abgefüllt mit diesem nach Plastik riechenden Zeug. Den Moment, in dem es in die Lunge eindrang und die Atemluft verdrängte, kriegte man nie bewusst mit. Dann spürte man eine schwache Beschleunigung und kurz danach atmete man wieder Luft und wartete, bis die Schale aufklappte. Man löste die Anschlüsse, kletterte heraus. Mary Gays Schale war leer. Ich spähte hinein und sah Blut. »Sie hatte einen Blutsturz«, hörte ich Doc Wilson mit Grabesstimme sagen. Ich drehte mich um, ein Brennen in den Augen, und sah ihn am Eingang zum Spindraum lehnen. Zu meinem Entsetzen und meiner Empörung lächelte er. »Damit hatten wir gerechnet. Dr. Harmony kümmert sich um Sie. Sie wird es überstehen.«